scheiße schon seit Jahren drauf. Weißt du etwas nicht, brauch? Glaube ist für mich nur Schall und Rauch. Alles was ich anfasse geht irgendwann zu Bruch. Liebe, Familie, Zukunft kaputt. Ich hab mit Koma schon über diesen Beat gerappt. Ich hab dich nie vergessen. Nun bist du schon über 3 Jahre weg. Ich bringe Track um Track. Es gibt keine Resonanz. Drauf geschissen, ich bleibe ich. Der mit dem Teufel tanzt. Mama, hör dir diese Track an. Ich bin's der Sohn, der dich nicht vergessen kann. Die Luft ist voller Smog. Ich zerreiße Nebel und renne deinen Kopf. Das einzige, was mich am Leben hält, ist der helle Stern am Firmament. Du bist mein Babe. Auch wenn's manchmal schwierig ist, glaube an mich, denn ich glaube an dich. Holt mich hier rauf. Ich sehe euch nicht mehr, weil ich euch nicht brauch. Holt mich hier raus. Wo seid ihr hin? Lass mich allein. Du bist ja erreicht, der Stillstand der Zeit. Holt mich hier raus. Ich sehe euch nicht mehr, weil ich euch nicht brauch. Holt mich hier raus. Tränen fließen durch diese Reime, mir ist kalt, umgeben von Menschen und doch so alleine. Ich schreie auf, der Stillstand der Zeit, er wurde erreicht, als ich fortging, um nie wieder zu kommen. Die Zeit nimmt nicht ihren Lauf, wohin führt dieser Weg? Glatt, als ich rutsche aus, drehe mich um und sehe nicht in diesem Tag drauf. Ich bleibe auf dem Asphalt, bleibe weiter hart. Fresse dich auf wie eine Krankheit. Hassen ist gut, Vergebung ist besser. Ist der Hass zu groß, hast du keine Chance mehr. Ich liege im Dreck, doch es ist schön zu lieben in einem Leben zwischen Enttäuschung und Intrigen. Mein Babe, du bist das Einzige, was zählt. Ohne dich geht nicht, ich schrei es heraus. Ich liebe mich heraus. Ich sehe euch nicht mehr, weil ich euch nicht brauch. Holt mich heraus. Wo seid ihr hin? Lass mich allein. Ist erreicht, der Stillstand der Zeit. Holt mich heraus. Ich seh euch nicht mehr, weil ich euch nicht brauch. Holt mich heraus. Blockmusik 2010 von Rome, Erfurt, Südost. Protagonist.